الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا على سكوت الله دم هان دبلتن الله زيجن هاي المهات شكايت زنفت بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir möchten uns heute über einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam unterhalten, in mehrerlei Hinsicht. Dieser Hadith ist herausgegeben, überliefert worden von Imam Muslim über Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu. Er sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam folgendes sagte: Das Gebet eines Mannes in der Gemeinschaft, oder man könnte auch übersetzen, das Gebet eines Menschen in der Gemeinschaft ist wertvoller als das Gebet, was er zu Hause verrichtet, und wertvoller als das Gebet, das er auf dem Markt verrichtet, und zwar um über 20 Stufen. Denn wenn er den Wudu vollzieht auf schönste Art und Weise, je nach zur Moschee geht und nichts anderes ihn hinausgebracht hat und nichts anderes ihn zum Hinausgehen gebracht hat, außer dem Gebet, dann wird er für jeden Schritt, den er macht, um eine Rangstufe erhöht. Und ihm wird eine Sünde vergeben, bis er die Moschee betreten hat. Und wenn er dann die Moschee betreten hat, befindet er sich in einem Gebet, solange das Gebet es ist, was ihn aufhält. Und die Engel, sie beten für ihn, solange, die Engel beten für jeden von euch, solange er an dem Platz sitzen bleibt, an dem er zu beten pflegt, an dem er gebetet hat, und sie sagen: O Allah, erbarme dich seiner. O Allah, vergib ihm. O Allah, nimm seine Reue an. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Solange er niemanden verletzt und solange er sein Wudu nicht verliert. Wir haben in einer letzten Predigt bereits schon über Abu Huraira radiallahu anhu gesprochen. Und dieser Hadith natürlich ist ein klarer Ansporn zum Gemeinschaftsgebet. Das ist, denke ich, eine Sache, die jeder erkennt. Aber wichtig ist zu wissen, liebe Geschwister, dass das Gemeinschaftsgebet, in dem wir uns jetzt gerade befinden, ist eines der Merkmale, an denen man den Zusammenhalt und die Einheit der muslimischen Umma äußerlich und innerlich erkennen kann. Man erkennt es daran, dass sie in einer einzigen Reihe nebeneinander stehen, Bruder an Bruder, und sie sind wie die Klötze eines Gebäudes, die eine der anderen festhalten. Lasst uns, liebe Geschwister, uns über diesen Hadith eine kleine Anmerkung machen, die ich im Arabischen natürlich etwas ausgeführt habe, was im Deutschen ein bisschen schwieriger ist. Im Arabischen, liebe Geschwister, geht es darum, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn ein Araber arabische Worte hört, er kann in der Regel unterscheiden, ob das Worte sind von einem gewöhnlichen Menschen oder ob das Worte sind von Allah und seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Denn die Worte sind andere Worte, denn die Worte sind weise Worte, denn die Worte sind geordnet, sie sind nicht einfach durcheinander, sie sind durchdacht, sie sind überlegt, sie sind ausgewählt. Und in diesem Hadith hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Beispiel als kleine Anmerkung, die man natürlich auch im Deutschen verstehen kann. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat vom Gebet in der Gemeinschaft gesprochen, hat aber nichts vom Gebet in der Gemeinschaft, in der Moschee gesagt, obwohl das eine Sache ist, die sich von selbst versteht. Und das ist eine Art Redegewandtheit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und diese Art Redegewandtheit findet man, wie die Gelehrten über diese Wissenschaften im Arabisch Al-Balagha gesagt haben, findet man im Koran Al-Azim in über 1000 Stellen. Über 1000 Stellen findet man diese Art Redegewandtheit, dass man etwas weglässt, was sich von selbst versteht. Und das bedeutet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam und Allah azza wa jalla sowieso im Koran Al-Karim kein Wort gesprochen haben, was unnötig ist, sondern jedes Wort hat seinen Sinn und hat seine Bedeutung. Liebe Geschwister, kehren wir zurück zum Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, dass das Gebet in der Gemeinschaft, das heißt in der Moschee, besser ist als das Gebet zu Hause oder auf dem Markt. Und diese beiden Beispiele sind schön gewählt, weil das Gebet auf dem Markt und das Gebet zu Hause ist nicht gleich. Bei dem einen ist man viel mehr Versuchungen ausgesetzt. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Er hat uns mitgeteilt, dass der Ort, ein Ort, dass der Markt ein Ort ist für Satane, weil dort Sünden begehen werden und oft auch geschworen wird bei Allah und gelogen wird und betrogen wird und hintergangen wird und unklare Verträge eingegangen werden. Und so sagte er, sallallahu alaihi wasallam, wehe euch vor den Versuchungen der Märkte, wehe euch vor dem Unheil der Märkte, wehe euch vor dem Übel der Märkte. Liebe Geschwister, wovon hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen, als er gesagt hat, dass es über 20 Stufen sind, die das Gebet in der Gemeinschaft ausmachen, im Gegensatz zu dem Gebet, was du nicht in der Moschee verrichtest? Das hängt ab, in manchen Überlieferungen heißt es 25, in anderen heißt es 27, und das hängt ab, liebe Geschwister, von der Anstrengung, die man auf sich nehmen muss. Denn er sagte sallallahu alaihi wasallam, man erhält über 20 Stufen. Warum? Weil, wenn man den Wudu vollzieht, auf die schönste Art und Weise, dann hinausgeht in die Moschee, und das Ganze hat man nur gemacht, um sein Gebet zu verrichten. Das sind alles Dinge, die man gemacht hat. Man hätte auch zufälligerweise gerade in der Moschee sein können, ohne sich diese Last aufbürden zu müssen. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nach einem anderen Hadith bei Imam Bukhari uns bestätigt, dass es um die Anstrengung geht. Und zwar beliefert uns Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu, er sagte, diejenige Person, die beim Gebet die größte Belohnung bekommen wird, ist diejenige, die am weitesten zu laufen hat. Ist diejenige, die am weitesten zu laufen hat. Und dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, etwas Schönes, was uns gerade hier im Sommer, in der Sommerzeit nützlich ist. Und derjenige, der wartet, bis der Imam das Gebet verrichtet hat, ich meine wegen der Isha-Zeit, weil sie so spät ist, derjenige, der das Gebet erwartet, bis der Imam es verrichtet hat, bekommt gewaltigere Belohnung als derjenige, der es betet und danach gleich schlafen geht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam erinnert uns daran, dass das Laufen und sich zur Moschee zu begeben, kann man machen mit Bewusstsein. Das heißt, man kann das machen, sich bewusst machen, wofür man rausgeht, sodass man dafür belohnt wird. Man kann es aber auch als eine Gewohnheit machen und nebenbei machen. Und dann ist die Belohnung natürlich dementsprechend schwach. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es ein Hinweis darauf, dass man seine Gewohnheiten zu Taten erheben kann, wodurch man von Allah Azza wa Jal belohnt wird. Und zu guter Letzt, wie oft passiert es, dass ein Bruder zu einem anderen geht und sagt, Bruder, mach für mich bitte Dua. Bruder, ich habe ein Problem. Bitte für mich bei Allah Azza wa Jal, dass er es für mich löst. Bitte Allah für mich um Vergebung. Bitte Allah für mich um Rechtleitung, um Barmherzigkeit und viele dieser Bittgebete, die ein Bruder von seinem anderen Glaubensbruder verlangt, weil er denkt, dass der andere rechtschaffener ist, rechtgeleiteter ist und so weiter und so fort. Aber in diesem Hadith teilt dir der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit, dass du die Möglichkeit hast, reine Wesen, Allah nahestehende Wesen dazu zu bringen, dass sie für dich beten. Wesen, deren Bittgebete mit Sicherheit nicht zurückgewiesen werden. Denn sie selbst, wenn sie beten, ist das schon ein Anzeichen der Zufriedenheit Allahs subhanahu wa ta'ala. Ich meine damit die Engel, die für dich beten, weil du in der Moschee bist. Wie jetzt gerade im Augenblick, du bist in der Moschee und nichts anderes hält dich auf, als dass du auf dein Gemeinschaftsgebet wartest, nämlich das Jum'a-Gebet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dich dafür belohnen. Die Bedingung ist aber, dass du niemanden verletzt. Dass du niemanden verletzt, indem du ihn beleidigst. Oder dass du deine Geschwister störst, indem du redest während der Predigt. Oder dass du den Platz wegnimmst einer Person, die gerade aufgestanden ist, wo du weißt, dass es sein Platz gewesen ist. Oder dass du einen Platz reservierst, der dir nicht zusteht. Und so weiter und so fort. Und solange du dein Wudu hältst. Denn auch dadurch kann man seine Geschwister stören und die Engel stören. Und die Engel werden durch das Gleiche gestört, wodurch auch die Menschen gestört werden. So hat uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam es beigebracht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister, uns nicht vergessen lassen, wie gut es unsere Geschwister uns antun. Dein Bruder, der jetzt gerade vor und hinter dir ist und links von dir und rechts von dir, er ist Grund dafür, dass du gute Taten mehr bekommst. Und wenn er nicht da wäre, würdest du weniger bekommen. Denn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam teilt uns mit, in einem Hadith bei Sunan al-Nasa'i, dass das Gebet zu zweit wertvoller ist als das Gebet alleine. Und das Gebet zu dritt ist wertvoller als das Gebet zu zweit. Und je mehr Leute es sind, desto lieber hat es Allah Azza wa Jal. Liebe Geschwister, deswegen denk darüber nach, wie gut es deine Geschwister dir selbst antun, die um dich gerade herum sind. Das wird deine Liebe zu ihnen stärken und es wird dich eher dazu bringen, ihnen zu verzeihen, wenn sie dir Unrecht getan haben. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.